2.4 1 Hey, Mehmet! Ich habe noch mal im Internet geschaut. Das Konzert findet am 1.7. in der Waldbühne statt. Passt dir das? Dann würde ich Karten für uns kaufen. 2 Moin, Jeff! Du bist mit Kücheputzen dran. Wäre cool, wenn du es bis Mittwoch schaffst, weil die Vermieterin am Donnerstag kommt. Danke! 3 Hey, Papa, du willst dir doch einen Computer kaufen? Im Technikstore gibt's gerade ein Angebot. Damit sind alle Computer 15% günstiger. Vielleicht ist das ja was für dich. 4 Hallo, Irmgard. Ich habe gerade eine Mail bekommen. Da steht, dass der Arabischkurs am Montag wegen Krankheit der Lehrerin ausfällt. Das ist schade, aber wollen wir trotzdem zusammen üben?